Kundgabe 6592. Empfangen durch Bertha Dudde am 10. und 11.07.1956. Erklärung für das ungewöhnliche Gnadengeschenk. Eine unverdiente Gnade ist es, wenn ich die Menschen direkt anspreche. Denn selten nur erwirbt sich ein Mensch noch auf Erden den Reifegrad, der ihn mir schon so nahe bringt, dass eine direkte Liebeanstrahlung meinerseits die Folge ist. Ich aber rede in der letzten Zeit vor dem Ende alle Menschen an in einer Weise, dass sie mich selbst zu hören vermögen, auch wenn dies nicht unmittelbar geschieht. Und dazu benötige ich eine Form, die das direkte Wirken an sich zulässt, also den Willen hat, sich mir hinzugeben. Und diese Willigkeit nütze ich ungewöhnlich, weil es dringend ist, dass den Menschen eine Hilfeleistung erwiesen wird. Ich kann zwar auch nur eine solche Form zu meinem Werkzeug machen, die auch schon eine gewisse Seelenreife erlangt hat, aber diese Reife würde nicht genügen zu einer solchen Anstrahlung, die Anteil ist eines rechten Gotteskindes, eines Menschen, der völlig vergeistigt das Erdenleben verlässt, um von mir als mein Kind aufgenommen zu werden, das nun in alle Rechte eines Kindes eingesetzt wird und also auch unmittelbar mit mir verkehren kann, wie ein Kind mit seinem Vater verkehrt. Verstehet es, ein solcher Reifegrad erst ist Voraussetzung, dass meine liebe Kraftausstrahlung unmittelbar auf ein Wesen überströmt, um nun weitergeleitet zu werden über zahllose Lichtempfänger dorthin, wo Licht begehrt wird. Darum nenne ich es eine unverdiente Gnade, wenn ich auch bei einem nicht so hohen Reifegrade eine menschliche Form nütze, um diese liebe Kraftausstrahlung direkt den Menschen zuzuleiten, weil in Anbetracht des nahen Endes der Gnadenzustrom erhöht werden muss, um den Menschen zu Hilfe zu kommen, weil eine ungewöhnliche Kraftzufuhr das noch erreichen kann, was sonst unmöglich wäre. Darum lasse ich mir schon genügen, an dem ernsten Willen eines Menschen mir zu dienen, sofern er die Bedingung erfüllt hat, die ein Wirken meines Geistes in ihm zulässt. Denn meine Verheißung lautet: Ich will euch den Tröster senden, den Geist der Wahrheit. Der wird euch einführen in die Wahrheit und euch erinnern alles dessen, was ich euch gesagt habe. Mein Geist also wirket in jedem Menschen, der sich selbst zu einem Aufnahmegefäß meines Geistes gestaltet hat, durch die Liebe. Er leitet ihn zur rechten Erkenntnis. Er erleuchtet sein Denken. Er gibt ihm von innen heraus Aufklärung. Und also wird der Mensch nun in der Wahrheit stehen. Es wird Licht in ihm sein und er wird auch seine Erkenntnis den Mitmenschen übermitteln können. Er wird von meinem Geist erfüllt sein und berechtigt sprechen können von meiner Gegenwart in ihm. Und für dieses Wirken meines Geistes im Menschen ist ein bestimmter Liebegrad Voraussetzung, den ihr Menschen alle auf Erden erreichen könntet bei gutem Willen. Doch dieser Liebegrad kann sich ständig steigern. Und er kann zu einer so innigen Verbindung führen mit mir, dass ich mit meiner ganzen Liebeglut mein Kind erfassen kann, dass es in unbeschreiblicher Seligkeit nun meine Stimme vernimmt und nun selbst von einer Liebekraft erfüllt ist, die es drängt, sie weiterzuleiten. Doch ein solcher Liebegrad wird nur selten auf der Erde erreicht. Meine direkte Ansprache aber ist von ungeheurer Wirkung. Eine Wirkung, die auf Erden auch ein Mensch nicht ertragen könnte, weshalb ich nur in ganz geringer Kraft mich der Menschen annehmen kann, wenn ich ihnen helfen will, aber doch wieder für diese Menschen von ungewöhnlicher Wirkung, solange sie noch in einem niederen Reifegrad stehen. Ich rede sie also an, wohl auch direkt, wenn ich mich eines Menschen bediene, um zu ihnen zu sprechen. Aber die zum Glauben zwingende Kraft wird abgeschwächt insofern, als dass meine Anrede immer wirken wird als Sprache des Menschen, durch den ich mich äußere. Ob ich nun direkt durch jenen sie anspreche oder ob sie die Worte vernehmen, die jener von mir selbst empfangen hat. Die Menschen werden immer berührt werden, wie von einem ihnen vermittelten Geistesgut. Sie werden immer zuerst den Menschen sprechen hören, der als Vermittler tätig ist, und je nach ihrem Liebegrad mich selbst und meine Liebe empfinden, so dass wohl etwas unerhört Bedeutsames, also den Menschen zugeleitet wird, das eine rechte Hilfe sein kann, jedoch niemals in seiner ganzen Kraftwirkung sie berühren wird, weil solches die Menschen nicht ertragen würden. Und ebenso ist auch der Mittler, die Form, durch die ich selbst mich äußern kann, entsprechend seines Liebegrades davon berührt. Denn auch er hört mich erst dann tönend, wenn er einen erhöhten Reifegrad aufweisen kann, so dass er einen ganz klaren Beweis meiner Gegenwart empfängt. Zumeist aber wird er meine Ansprache auch nur gedanklich vernehmen, dass also mein Geist in ihm wirksam ist. Er wird mir dann wohl als Mittler dienen. Ich kann mich selbst allen Menschen durch ihn kundgeben. Er selbst aber steht ebenso wenig unter der gewaltigen Wirkung meines Liebekraftstromes wie die Menschen, die ich durch ihn anrede, weil auch er in völliger Willensfreiheit seinen Erdenweg zurücklegen muss, was jede ungewöhnliche Ansprache meinerseits aber hindern würde. Dennoch kann ich auch unter jenen Menschen, die mir als Werkzeug dienen wollen, nur die erwählen, die besondere Voraussetzungen aufweisen können. Denn es ist ein gar gewaltiges Gnadengeschenk, das ich noch vor dem Ende den Menschen anbiete, und es gehört ein starker Glaube und ein starker Wille dazu, als Mittler für dieses Gnadengeschenk sich zur Verfügung zu stellen, die auch nur ein Liebeleben zu jener Stärke kommen ließ. Die Liebe und der Glaube sind unerlässlich für eine Mission, die einen Dienst für mich sowie einen Dienst an den Mitmenschen darstellt, Mittler zu sein zwischen mir und den Menschen. Es muss der Mensch überzeugt glauben, dass ich selbst mich äußern kann und es auch will, um den Menschen zu helfen. Und es muss dieser überzeugte Glaube durch ein Liebeleben gewonnen worden sein. Dann erst kann ich mir diesen Menschen als Werkzeug herrichten und nun meinen Gnadenstrom allen Menschen zufließen lassen, der die Seele, dessen Wohl, in einen Seligkeitszustand versetzt, dieser aber von dem Menschen selbst nicht ungewöhnlich empfunden wird. Würden aber auch die Sinne des Menschen berührt werden von meiner Liebekraft, dann wäre der Mensch nicht mehr in jener Ruhe, dass er die Äußerung meines Geistes aus mir anhören oder niederschreiben könnte. Dann würde nur er selbst von meiner Liebeanstrahlung betroffen, aber ein Weiterleiten an die Mitmenschen unmöglich sein. Doch ich will durch ihn zu allen Menschen reden, und das erfordert ein Werkzeug, das sich ganz meinem Willen beugt, das mir nur Werkzeug sein will zum Zwecke einer Mission. Und darum wird es den Lohn auch erst im geistigen Reich in Empfang nehmen können, während des Erdenlebens aber keine sonderlichen Vergünstigungen verzeichnen können als jene, die ich allen meinen Weinbergsarbeitern verheißen habe, dass ich für sie sorge, geistig und leiblich, dass sie unter meinem Schutz stehen und ständig gelenkt und geleitet werden von meiner Fürsorge. Es soll nicht ein ungewöhnliches Seligkeitsgefühl sie zur Hingabe an mich veranlassen, das gleich wäre einem Willenszwang, sondern im freien Willen sollen sie bereit sein zum Dienst für mich und für die Mitmenschen und nur bedingungslos glauben, dass sie mir einen Dienst leisten können durch diese Hingabe. Und einen solchen Glauben und Willen segne ich, und mein Segen wird der Seele zur Reife verhelfen. Und also kann eine unverdiente Gnade, ein Gnadenstrom von unvorstellbarer Wirkung, den Menschen in der Endzeit zugeleitet werden, der ihnen bei rechter Nützung verhelfen kann, zur Höhe, ohne aber auf die Menschen einen geistigen Zwang auszuüben. Es kann meine direkte Ansprache gehört werden, in einer Weise, die darum ertragbar ist für die Menschen, weil die Anstrahlung meines Liebelichtes in einer Verhüllung stattfindet, die eben jene menschliche Form ermöglicht, weshalb also den Menschen ein Maß von Kraft zufließt, das für ihre Seelenreife zuträglich ist, aber jederzeit erhöht werden kann, je nach Nützung meiner Gnadengabe, durch die ich den Menschen noch Rettung bringen will in der letzten Zeit vor dem Ende. Amen.